WDR 5. Neugier genügt. Frauen Europas, wann erschallt euer Ruf? Millionen Frauenherzen flammen auf in wildem Weh. Keine Sprache der Erde ist reich genug, um so viel Leid in seiner ganzen Tiefe zu schildern. Und weiter tobt der völkerverheerende Krieg. Frauen Europas, wo bleibt eure Stimme? Mit diesem Flugblatt rufen Pazifistinnen im Februar 1915 mitten im Ersten Weltkrieg zu einem internationalen Frauenfriedenskongress auf. Am 28. April ziehen 1200 Frauenrechtlerinnen aus 14 Ländern feierlich in langen Kleidern in den mit Palmen geschmückten Friedenspalast in Den Haag ein. Es ist natürlich schon ein Wagnis gewesen. Dieser Krieg dauerte da schon ein Dreivierteljahr ungefähr. Es waren Frauen aus den Nationen, die sich eigentlich bekämpft haben. Und es war natürlich schon die Frage, wie werden die Deutschen auf diesem Kongress jetzt begrüßt? Wie stark wirkt Propaganda auch unter Frauen? Dr. Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Während des viertägigen Kongresses, so die Historikerin, warten Berichterstatter der mehrheitlich kriegsbegeisterten Presse darauf, dass sich die Teilnehmerinnen heillos zerstreiten. Aber das Gegenteil ist der Fall, wie Lida Gustave Heimann, eine der Delegierten, notiert. Zwischen den Frauen der verschiedenen Nationen gab es keinerlei Krieg und Fehde. In ihrer Verbundenheit stellten sie sich über blöden Chauvinismus, falschen Patriotismus und nationalen Irrsinn. Ein großer Erfolg weiblicher Diplomatie. Denn noch beim Vorbereitungstreffen wollten die Belgierinnen, deren Land von den Deutschen überfallen worden war, den deutschen Frauen zunächst nicht die Hand reichen. Und ausgerechnet ein paar Tage vor der Konferenz tobt im belgischen Ypern eine der grausamsten Schlachten des Ersten Weltkriegs. Deutsche Soldaten vergraben an vorderster Front tausende Stahlflaschen im Boden. Am 22. April steht der Wind günstig und die unter Druck stehenden Flaschen werden geöffnet. Auf einer Breite von 6 Kilometern kriechen 150 Tonnen Chlorgas wie eine undurchdringliche Wolke auf die gegnerischen Truppen zu. Die Deutschen tragen Sauerstoffmasken. Aber die französischen Soldaten in den Schützengräben husten, ringen nach Luft, bis sie Blut spucken und qualvoll ersticken. So berichten Militärbeobachter. Dieser erste Giftgaseinsatz in der Geschichte fordert Zehntausende Opfer. Den tödlichen Kampfstoff hatte der Chemiker und spätere Nobelpreisträger Fritz Haber entwickelt. Für ihn gab es nur eins. Im Frieden gehört der Wissenschaftler der Welt. Im Krieg aber gehört er seinem Vaterland. Fritz Haber kehrt als Held nach Berlin zurück. In seiner Villa feiert er seinen Sieg. In dieser Nacht nimmt sich seine Frau Clara mit der Dienstpistole ihres Mannes das Leben. Die Pazifistin Clara Immerwahr hatte jede Art von Massenvernichtungswaffen abgelehnt. Als Chemikerin, ihr Diplom wurde mit Magna Cum Laude bewertet, kannte sie die verheerende Wirkung dieser Waffen. Aber Claras Warnungen hatten den ehrgeizigen Ehemann schon lange nicht mehr erreicht. Jede Natur, die sich nicht noch rücksichtsloser als er selbst durchsetzt, geht zugrunde. Und das ist mit mir der Fall. Die Konferenz in Den Haag findet durchaus nicht im politisch luftleeren Raum statt. In Deutschland gibt es bereits seit 1865 eine organisierte Frauenbewegung, zeitgleich mit anderen Organisationen weltweit. Die Frauen fordern Abrüstung, gleiche Bildungschancen und vor allem das Wahlrecht. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass es gerade die Frauen waren, die sich fürs Frauenstimmrecht engagiert haben, die sich dann die Organisation dieses großen Friedenskongresses auf die Fahnen geschrieben haben. Für sie, die Radikalen, wie sie sich selbst nennen, geht das eine nicht ohne das andere. Kerstin Wolf zitiert aus einem politischen Essay der damaligen Zeit. Wenn wir erst das Wahlrecht haben, dann können wir so etwas wie einen weltumspannenden Krieg oder auch einen europaumspannenden Krieg verhindern. Einfach dadurch, dass wir Staatsbürgerinnen geworden sind. Bis 1914 hatten sie vielleicht noch etwas naiv geglaubt, Vernunft könne den Krieg verhindern. Es war ihnen nicht klar, dass so etwas wie dieser Erste Weltkrieg überhaupt passieren kann. Immerhin waren mit internationalen Kontakten und im weltweiten Handel die Völker auch voneinander abhängig. Ein Krieg musste schon damals dem vernünftig denkenden Menschen unsinnig erscheinen. Und dieser Erste Weltkrieg hat gezeigt, dem ist nicht so. Wir sind noch nicht so weit. Wie die Feministinnen sind damals auch die Pazifisten gut vernetzt. Nationenübergreifende Kontakte gibt es von Anfang an. Bereits 1892 gründet die spätere Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, Autorin des Antikriegsromans »Die Waffen nieder«, mit dem Schriftsteller Alfred Hermann Fried, die Deutsche Friedensgesellschaft. Sie existiert noch heute. Im Ersten Weltkrieg sank deren Mitgliederzahl allerdings erheblich. Im Frieden ist es leicht, Pazifist zu sein. Wie viel schwerer, im Krieg einer zu bleiben. Dieser zynische Spruch der Kriegsbefürworter soll vor allem die pazifistisch eingestellten Männer treffen. Viele von ihnen verweigern den Kriegsdienst. Sie werden als verweichlichte Drückeberger und Volksverräter verhöhnt. Immerhin feiern auch Dichter, Romanautoren und Intellektuelle den Krieg als reinigende Kraft und als Vater aller Dinge. Zum Entsetzen seines Bruders Heinrich schreibt Thomas Mann 1914: Deutschlands ganze Tugend und Schönheit entfaltet sich erst im Krieg. Für den Dichter Erich Mühsam dagegen zerstört der nationale Chauvinismus jede friedliche Utopie. Es ist Krieg. Alles Fürchterliche ist entfesselt. Seit einer Woche ist die Welt verwandelt. Seit 3 Tagen rasen die Götter. Wie furchtbar sind diese Zeiten. Wie schrecklich nah ist uns allen der Tod. Die Mahner und Zweifler sind verdächtig. Die Pazifisten werden polizeilich überwacht, ihre internationalen Kontakte über Briefzensur und Reisebeschränkungen gekappt. Die Polizei führt schwarze Listen. Darauf stehen neben zum Beispiel Albert Einstein und dem Sexualreformer Magnus Hirschfeld zahlreiche Frauen. Die meisten mit dem hämischen Zusatz Frauenrechtlerin. Elisabeth Bruck, Hanna Hamburger, Mathilde Jakob, Minna Kauer, Käthe Dunker, Helene Stöcker. Auch Helene Stöcker gehört zum radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie sehen sich als Vordenkerinnen und fordern für die Frauen auf jeder Ebene gleiche Rechte. Die natürliche Bestimmung der Frau, wie sie von den Gemäßigten immer wieder formuliert wird, kümmert sie wenig. Bereits bei Kriegsbeginn am 3. August 1914 formuliert Helene Stöcker sehr weitsichtige feministische Forderungen. Am Vormittag sandte ich eine schriftliche Eingabe an den Reichstag, die Fraktionen und die Presse. Ich will die geplante Unterstützung für die Kriegshinterbliebenen, auch für die außerehelichen hinterbliebenen Frauen und Kinder erreichen. Sie wird nicht nur Eingaben verfassen. Auch Helene Stöcker fährt zum Friedenskongress nach Den Haag. Damit verärgert sie die Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine Gertrud Bäumer, die, begeistert vom Krieg, sich der Obrigkeit andient und sofort den Nationalen Frauendienst aufbaut. Das ist eine große Hilfsorganisation, wo Frauen sich zusammentun, sehr viele Frauen, die gerade in der Frauenbewegung sich vorher engagiert haben, um zu helfen, den Krieg zu gewinnen. Das ist auch wirklich genau das, was sie sich auf die Fahnen schreiben. Sie wollen helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Sie geben Kurse. Kochen ohne Fett, ohne Fleisch, später sogar ohne Kartoffeln. Sie koordinieren die Nahrungsmittelversorgung, vermitteln Frauen in Männerberufe und organisieren vor allem den freiwilligen Kriegseinsatz vieler Frauen und Mädchen als Krankenschwestern. Kriegsdienste lehnen die Pazifistinnen ab. Postwendend werden sie von Gertrud Bäumer mit dem Ausschluss bedroht. Wer sich jetzt für den Frieden, für einen internationalen Frieden engagiert, kann nicht mehr Mitglied in der Frauenbewegung sein. An der Frage, wie stehe ich zum Krieg, spaltet sich die Frauenbewegung. Es war wirklich auch Druck, gegen den die Frauen, die sich als Pazifistin geoutet haben, dann auch wehren mussten. Pazifistinnen, die 1915 zum Kongress reisen wollen, müssen sich nicht nur mit der Kriegsbegeisterung in ihren jeweiligen Herkunftsländern auseinandersetzen, sondern auch mit den Behörden, die alles tun, um die Einreise der Frauen in die Niederlande zu verhindern. Es war extrem schwer, nach Den Haag tatsächlich zu kommen oder im Haag, wie es damals ja noch genannt wurde. Die 40 Amerikanerinnen, darunter die Sprecherin des Kongresses Jane Addams, haben Glück. Sie sind bereits Tage zuvor nach Europa gereist. Die USA sind noch nicht in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Trotzdem telegrafiert der amerikanische Präsident Wilson den Frauen voller Verachtung hinterher: Pazifisten sind Feiglinge. Von den 180 britischen Delegierten erhalten überhaupt nur 25 Frauen ein Visum. Und die Engländerinnen, die es dann geschafft hatten, tatsächlich auf ein Schiff zu kommen, denen kam dann die Blockade dazwischen. Also es fuhren keine Schiffe mehr. Admiral Winston Churchill hatte den Ärmelkanal für den zivilen Schiffsverkehr für 4 Tage dicht gemacht. Wie es den Frauen überhaupt gelungen ist, für ihren Kongress den Friedenspalast zu mieten, ist nicht überliefert. Das repräsentative Gebäude, heute Sitz des Internationalen Gerichtshofs, war erst 2 Jahre zuvor fertiggestellt worden. Nun tagen hier Frauen aus aller Welt, andere schicken Grußbotschaften. Neben vielen anderen wünschen Selma Lagerlöf, Olive Schreiner und Rosa Mayreder viel Erfolg. 20.000 Grüße kommen aus Italien, 25.000 aus Schweden, 24.000 aus Norwegen und viele mehr. Möge unser Kongress gelingen! Nach diesem Auftakt diskutieren die Frauen in 4 öffentlichen Versammlungen ihre Forderungen. Die erste war zum Beispiel nach vollständiger Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung als Grundlage auch für eine friedfertige Gesellschaft, so war die Idee. Dann ging es darum, die politischen Institutionen zu demokratisieren, zum Beispiel auch Schiedsgerichte einzuführen. Also wie ich finde, eine ausgesprochen weitsichtige Forderung ja auch. Wie auch die nach allgemeiner Abrüstung. Dazu schreibt Lida Gustave Heimann in ihrer Biografie Erlebtes, Erschautes. Das Militär und das Kapital. Sie haben das stärkste Interesse an der Fortsetzung des Krieges. Wir forderten daher die Ausschaltung der Privatinteressen an der Waffenfabrikation. Die Frauen sind ihrer Zeit weit voraus. In ihrer abschließenden Resolution schlagen sie sogar eine Vermittlerkonferenz vor. Noch im Krieg sollen Abgeordnete der beteiligten Staaten eine Friedenslösung herbeiführen. Und der Den Haager Frauenkongress hat dann beschlossen, dass es Delegationen geben wird, Delegationen von 3 bis 4 Frauen, die mit dieser Resolution dann zu den führenden Staatshäuptern gereist sind, also nach Frankreich und tatsächlich nach England und in die USA, auch nach Deutschland. Belgien, Russland, Ungarn. Wir sind in 14 Länder gereist. Überall interessierte man sich für unsere Mission. Aber, so Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, es wurde nicht auf sie gehört. Immerhin bringt man den Delegierten einen gewissen Respekt entgegen. Von der Amerikanerin Jane Addams, damals schon eine recht betagte Dame, ist folgender Dialog mit einem in den Quellen nicht genannten Staatsmann überliefert. Sir, es mag Ihnen sehr närrisch vorkommen, dass Frauen in dieser Mission umherziehen, aber schließlich ist die Welt zurzeit so seltsam, dass unsere Mission vielleicht nicht seltsamer und närrischer ist als alles Übrige. Durchaus nicht, Madame. Es sind die ersten vernünftigen Worte, die seit 10 Monaten in diesem Raum gesprochen wurden. Für Lida Gustave Heimann ist die Mission gescheitert. 1942 schreibt sie im Schweizer Exil, wohin sie mit ihrer Lebensgefährtin Anita Augsburg vor den Nazis geflohen war, auch angesichts des Zweiten Weltkriegs. Wir waren eben nur Frauen, die die Beendigung des Krieges verlangten. Frauen ohne Sinn und Verständnis für politische Imperative. Für das Militär sind die Frauen nur Geschlechtswesen, Gebärmaschinen für Kanonenfutter. Gehen wir noch einmal zurück zum Jahr 1915. In Deutschland ist die Euphorie der ersten Monate längst verflogen. Entsetzen macht sich breit und Trauer. Die ersten Toten werden gemeldet. Die Frauen verrichten Männerarbeit, schuften in den Rüstungsfabriken. Wohnungsnot und Hunger treiben die Menschen auf die Straßen. Ein Polizeispitzel schreibt: Schmalz, Butter, Fleisch, Gemüse und Hülsenfrüchte können sich Arbeiter und kleine Beamte nur selten leisten. Es herrscht eine äußerst gereizte Stimmung unter den Proletarierfrauen. Die Kartoffelnot steht in höchster Blüte. Auch die Milch ist knapp geworden. Täglich muss mit Unruhen gerechnet werden. An den Ausgabestellen formieren sich die Frauen spontan zu sogenannten Hungermärschen. Überall entstehen Krawalle, wie in Tangermünde. Ein Polizeibericht. Gegen 8:30 wurde das Haus eines Vorstandsmitglieds der Molkerei angegriffen. Im Keller sollten angeblich 8 Zentner Butter lagern. Es wurden große Steine aus dem Rinnstein gerissen. Bis abends um 11 Uhr waren sämtliche Fenster des Hauses eingeworfen. Die zuerst nur aus arbeitenden Frauen bestehende Menge setzte sich abends aus Frauen, jungen Mädchen und halbwüchsigen Burschen zusammen. Nur durch das Eingreifen der Truppen gelang es, die Scharen zu verdrängen. Jede Art von Widerstand, vor allem Äußerungen gegen den Krieg, werden unterdrückt. Die Pazifistinnen von Den Haag gründen die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die noch heute existiert. Aber bis zum Kriegsende ist jeder internationale Kontakt illegal. Die Frauen werden polizeilich überwacht, ihre Publikationen unterliegen der Zensur. Kerstin Wolf. Man weiß es zum Beispiel aus dem Tagebuch von Helene Stöcker. Von Anfang an wird sie von der Polizei überwacht. Ihre Zeitschrift, die Neue Generation, die eigentlich ein Blatt war, wo ich sagen würde, das geht in Richtung Sexualreform, baut sie sehr stark um in Richtung pazifistische Zeitschrift. Und sie hat immer wieder Schwierigkeiten auch mit der Zensur. Insgesamt werden in Deutschland die Informationen über den Haager Kongress massiv unterdrückt. Gerade Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, die versuchten danach Vorträge zu halten. Da weiß man, sie durften nicht auftreten. Die Pazifistinnen sind isoliert. Das ändert sich vorübergehend in der Weimarer Republik, als die Frauen das Wahlrecht erhalten. Also wenn man ganz spitzfindig sein möchte, hat man es natürlich der Sozialdemokratie zu verdanken, weil die war die einzige Partei, die das ja schon seit den 1890er Jahren spätestens in ihrem Parteiprogramm auch drin hatten. Aber ich sag mal, wenn die Frauenbewegung es nicht Jahrzehnte vorher immer wieder diskutiert und eingefordert hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht die Sozialdemokratie eingeführt. Jahrzehntelang, nicht zuletzt durch den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, gerät das Wissen um die Frauen von Den Haag in Vergessenheit. Bis ihre geradezu aktuell wirkenden Forderungen durch die zweite Frauenbewegung in den 1970er Jahren und später durch die Friedensbewegung wieder ausgegraben werden. Für beide sind die mutigen Frauenrechtlerinnen, die sich 1915 in Den Haag trafen, ein Vorbild bis heute. Zum Jubiläum 100 Jahre Frauenfriedenskonferenz gibt es weltweit viele Veranstaltungen. In Köln führen drei ganz unterschiedliche Frauen eine szenische Lesung auf. Eine Jüdin, eine Muslima und eine Christin. Ich heiße Stella Shabatova, ich komme aus Russland und von Beruf bin ich Psychologin. Mein Name ist Munise Juma Ozay. Ich bin Pädagogin, Islamwissenschaftlerin. Dorothee Schaper, ich arbeite in der evangelischen Erwachsenenbildung als Pfarrerin und Theologin. Ein Kleiderständer, ein Pult und die typischen Kleidungsstücke aus der Kaiserzeit. Hut, Schleier, enge Schnürschuhe und ein Akkordeon. Mehr brauchen sie nicht, um die Lebensgeschichten der Frauen zu erzählen, die sich damals zur Konferenz aufmachten. Ich bin Anita Augsburg. Ich werde im September 1854 in Verden an der Aller in eine liberale Familie geboren. Mein Vater ging wegen der Beteiligung an der 48er Revolution ins Gefängnis. Ich bin Rosa Manus. 1881 werde ich in Amsterdam in eine wohlhabende, liberale jüdische Familie geboren. Mein größter Wunsch ist, ein Modegeschäft zu gründen. Aber als mein Vater von meinen Plänen Wind bekommt, annulliert er all meine Verträge und Abmachungen. Anständige, großbürgerliche Frauen arbeiten nicht für Geld, sondern wirken bei Wohltätigkeitsveranstaltungen mit, sagt er. Besonders die jüngste der drei Akteurinnen, Munise Juma Ozay, ist glücklich, die Frauen von Den Haag für sich entdeckt zu haben. Die Aktualität hat mich sehr berührt. Also es hätte unsere Sprache sein können, es hätten unsere Anliegen sein können. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und wenn ich ehrlich sein soll, war ich darin auch nicht so bewandert. Und je mehr ich dann kennengelernt habe, dachte ich mir, das sind Schwestern. Mit denen hätte ich heute gerne gesprochen oder ich wäre gerne dabei gewesen. Und das wünsche ich mir auch, dass heute sowas möglich sein muss oder wieder sein wird, weil ich mache mir wirkliche Sorgen. Und deswegen habe ich gute Vorbilder gefunden, Schwestern, über Zeit hinaus, über Raum hinaus. Und das ist, finde ich, das Schönste. Das kann mir keiner nehmen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.